Erst nach 15 Minuten trafen die ersten Polizisten ein und durchsuchten die Taschen des Toten. Noch kannten sie seinen Namen nicht, fanden bei ihm aber 30 Visitenkarten, die ihn als Detective aus New York auswiesen. Petrosino trug einen schwarzen Anzug, einen dunkelgrauen Mantel, eine braune Seidenkrawatte und eine goldene Uhr. In den Taschen hatte er Empfehlungsschreiben für verschiedene Amts- und Würdenträger, wie zum Beispiel den Bürger und den Hafenmeister von Palermo. Dazu ein Notizbuch voller Namen italo-amerikanischer Krimineller, 70 Lire in Scheinen, eine Marke des NYPD, Nummer 285, einen mit 6.824 beschriebenen Zettel, diverse To-Do-Listen und eine Ansichtskarte von Palermo, adressiert an Adelina in New York mit der Nachricht: Ein Kuss für dich und mein kleines Mädchen, deren Daddy seit Monaten fort ist. Polizisten schwärmten aus über den Platz und zur nahen Straßenbahnstation und befragten alle, die sie finden konnten. Der Matrose erzählte von den beiden Männern, die er fliehen gesehen hatte. Einer hatte einen harten Hut, also eine Melone, getragen, was für einen zweiten Augenzeugen auf einen Mann hindeutete, der kürzlich aus Amerika zurückgekehrt war. Der andere trug einen mit runder Krempe, möglicherweise einen Homburg. Ein Fahrscheinkontrolleur der Tram berichtete, er habe den Mann gesehen, der auf Petrosino geschossen hatte. Der Detective sei zwar in Deckung gegangen, aber dennoch getroffen worden. Der Straßenbahnfahrer, der das Gespräch mit anhörte, fuhr seinem Kollegen rasch über den Mund. Der sagte daraufhin nichts weiter aus. Polizeipräsident Sciola sah an jenem Abend ein Theaterstück im neuen Teatro Biondo. Mitten in der Vorstellung trat einer seiner Stabsmitarbeiter neben ihn und flüsterte ihm die Nachricht zu. Sciola verließ augenblicklich das Theater und eilte zum Tatort. Als er dort ankam, zogen die Leute, die die Fliehenden gesehen hatten, bereits ihre Aussagen zurück. Wie sich zeigte, hatte eigentlich niemand irgendwas gesehen. Noch erstaunlicher war, dass mehrere der Anwesenden sogar bestritten, etwas gehört zu haben, obwohl mehrere Schüsse aus einer großkalibrigen Waffe, die ja noch neben dem Regenschirm auf dem Bürgersteig lag, die sonst beinahe völlig stille Nacht zerrissen hatten. Um 10 Uhr morgens am 13. März ging im New Yorker Polizeipräsidium ein Telegramm ein. Es stammte von William Bishop, dem Konsul, der mit Petrosino über die merkwürdigen Bräuche der Italiener geklagt hatte. Im Telegramm stand: Petrosino ermordet, Revolver, Stadtzentrum, heute Abend, Täter unbekannt, Märtyrer tot.